das Meer tragen und es nicht in den Mund jagen. Ein Hirschlein oder ein Reh, ja, ja, ein Hirschlein oder ein Reh. Halli, hallo, halli, hallo, bei uns geht's immer, ja, lehn, ja, ja, schlimmer. Halli, hallo, halli, hallo, bei uns geht's immer grad so. Das Jagen, das sag ich nie, ein anderes Verzehen, das mag ich nie. Wir alle Jägersfrau auch, ja, ja, wir andere Jägersfrau auch. Halli, hallo, halli, hallo, bei uns geht's immer, ja, länger, ja, schlimmer. Halli, hallo, halli, hallo, bei uns geht's immer. Sie lächeln, sie freuen, lehlen, mit ausgespannten Blicken und schirren die ganze Nacht, ja, ja, und schirren die ganze Nacht. Halli, hallo, halli, hallo, bei uns geht's immer, ja, länger, ja, schlimmer. Halli, hallo, halli, hallo, bei uns geht's immer grad so. Steig auf, du faule Jäger, die Sonne scheint immer mit dir. Eine Jungfrau bin ich noch, ja, ja, eine Jungfrau bin ich noch. Halli, hallo, halli, hallo, bei uns geht's immer, ja, länger, ja, schlimmer. Halli, hallo, halli, hallo, bei uns geht's immer grad so. Das wollte den Jäger verdrießen, er wollte das Mädchen erschießen. Warum das einzige Wort, ja, ja, warum das einzige Wort? Halli, hallo, halli, hallo, bei uns geht's immer, ja, länger, ja, schlimmer. Halli, hallo, halli, hallo, bei uns geht's immer grad so. Das Mädchen hat alle Verklingen und tappte den Jäger geflogen und schoss ihn ja gleich tot, ja, ja, und schoss ihn ja gleich tot. Halli, hallo,